sein. Festglaubenselig. Ich bin doch ein netter Typ. Warum hat denn keine, nicht mal eine kleine mich lieb? Nie geht eine mit mir aus. Festglaubenselig. Immer sitz ich nur zu Haus. Kino geh und dort viel Liebe seh, tut es mir im Herzen weh. Ach, ich bin doch lieb und treu und brav. Warum sagen alle nur im Schlaf? Irgendwo muss doch für mich mal eine sein. Stimmt nicht bei mir rein. Oh nein, oh nein. La, la, la, la, la, la, la. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ja, ta, ra, ra, ta, da, da, da. Warum hat denn keine, nicht einmal eine kleine mich lieb?